Kundgabe 5093. Empfangen durch Bertha Dudde am Ostersonntag, 25.03.1951. Auferstehung. Er überwand den Tod. Er ist auferstanden am dritten Tage, wie er es vorausgesagt hat seinen Jüngern. Und es erfüllten sich alle Prophezeiungen. Die Welt war erlöst. Er hat die Macht des Todes gebrochen, worunter zu verstehen ist, dass er den Sieg über die Hölle erfochten hat, den Sieg über den Satan, der die Menschen in den Zustand des Todes versetzt hat, durch seinen Einfluss, der den Tod des Geistigen überhaupt verschuldet hatte, dass ich aus eigener Kraft nicht zum Leben bringen konnte, weil der Satan es gebunden hielt. Und diese Macht hat der Mensch Jesus gebrochen und sie brechen können, weil er sich in seinem Erdenleben mit seinem Vater von Ewigkeit verband und also mit dessen Kraft den Kampf mit dem Satan aufnahm, die Kraft sich aber darum aneignete, weil er voller Liebe war und dadurch zum Kraftempfänger aus Gott wurde. Er gab als Mensch den Menschen den Beweis, dass es möglich war, aus den Fesseln des Satans loszukommen, wenn sie gleich ihm den Weg der Liebe wandelten, der sie in den Besitz von Kraft aus Gott brachte, die alles möglich macht, auch die Freiwerdung von dem Fürsten der Hölle. Jesus Christus war auferstanden von den Toten. Er ging glorreich aus dem Grabe hervor und trat mitten unter die Seinen. Wohl musste er zuvor den irdischen Tod erleiden, weil dieser die Krone seines Erlösungswerkes bildete, weil er Gott das Sühneopfer darbringen wollte für die Sünden der Menschen. Der Mensch Jesus starb, doch das verklärte Geistige stand wieder auf aus dem Grabe und erschien den Seinen schaubar, um ihren Glauben zu stärken. An ihm vollzog sich der Vorgang sichtbar, der sich an jedem Menschen vollzieht, dessen Seele sich vergeistigt hat durch die Liebe, so die körperliche Hülle fällt. Die Seele ersteht zum ewigen Leben. Die Seele kann nicht sterben. Sie kann nur noch in der Gewalt des Gegners von Gott sein. Dann ist ihr Zustand kein Leben zu nennen, sondern sie ist noch in der Nacht des Todes, doch durch eigene Schuld. Denn der Erlöser Jesus Christus hat sich für alle Menschen geopfert und ihnen das ewige Leben erworben. Und so können auch alle Menschen die Gnaden des Erlösungswerkes für sich in Anspruch nehmen. Tun sie es nicht, indem sie ihn nicht anerkennen als Gottes Sohn und Erlöser der Welt und ihn bitten um seine Hilfe, dann sind sie noch dem Gegner Gottes hörig und der Tod ist für sie noch nicht überwunden. Er zeigte sich seinen Jüngern, sie sahen ihn, weil er sich ihnen schaubar vorstellte. Sie und alle, die ihn sehen durften, hatten die Reife, geistiges Licht schauen zu können, ansonsten sie vergangen wären bei seinem Anblick. Er nahm seinen Leib mit sich. Es hätte seine Seele wohl auch den Seinen sich zeigen können in erkennbarer Weise. Doch niemals hätten dann die Menschen die Auferstehung Jesu geglaubt, die er denen verheißen hat, die nach seiner Lehre leben. Es war wohl die Auferstehung der Seele gemeint, doch zum Zeichen der Wahrheit seiner Worte ist auch sein Leib auferstanden. Und das umso selbstverständlicher, weil auch sein Körper sich vergeistigt hatte und eine weitere Entwicklung auf der Erde nicht mehr benötigte. Körper, Seele und Geist hatten sich vereinigt und Gott Vater zugewandt. Und darum konnte er auch in aller Glorie den Seinen schaubar hinauffahren zum Himmel und also ein letztes Zeugnis geben von seiner Göttlichkeit. Ein Zeugnis davon, dass er den Tod überwunden hat und dem das ewige Leben gibt, der an ihn glaubt und ihm nachfolgt, durch einen Wandel auf Erden in Liebe. Denn auch dieser wird auferstehen zum ewigen Leben. Er wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit, weil Jesus Christus den Tod überwunden hat. Amen.